Betrachten wir das Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland, welches ca. 1,04 Billionen Euro groß ist. Das sind 1040 Milliarden oder 1 Million mal 1 Million. Dann stellen wir fest, dass nur der allerkleinste Teil davon den wirklich Betroffenen zugutekommt. Diese 1040 Milliarden sind mehr als 39% des Bruttoinlandsproduktes, also des Wertes aller hergestellten Güter und Dienstleistungen, von denen knapp 5 Millionen Angestellten im öffentlichen Dienst arbeiten mehr als die Hälfte im sogenannten Sozialversicherungssektor, also gut 2,5 Millionen. Das entspricht 5,5% aller Beschäftigten in Deutschland, die auch in etwa diese Größenordnung des Bruttoinlandsprodukts für sich im Wege der Bezahlungen aus den Sozialkassen in Anspruch nehmen dürften. Dazu kommen 1,3 Millionen Angestellte der Kirchen, deren weitaus größter Teil in der Sozialindustrie tätig ist und deren verschwindend geringer Teil sich der Seelsorge widmet. Gewerkschaften, Arbeiterwohlfahrt und so weiter kommen obendrauf. Nun ist es natürlich nicht so, dass es in diesem Land 30% Bedürftige gäbe. Es ist auch nicht so, dass der Sozialversicherungsanteil für die Kranken und die Rentenversicherung nicht kostengünstiger, effizienter und besser von privaten Anbietern bereitgestellt werden könnte. Und es ist auch nicht so, dass die in der Sozialindustrie tätigen Angestellten die wirklich Bedürftigen im Betreuungsverhältnis 4:1 betütteln. Man kann davon ausgehen, dass selbst von den wirklich Bedürftigen nur ein sehr kleiner Prozentsatz nie die Chance hatte, für sich selbst zu sorgen. Die überwiegende Mehrzahl der wirklich Bedürftigen wurde durch äußere Umstände in diese Lage gebracht, gegen die man sich privat hätte versichern können, sofern man sich das hätte leisten können. Und warum konnte man es sich nicht leisten? Weil der Staat uns mehr als ein Drittel unseres Einkommens für tatsächliche oder auch nur vermeintliche soziale Zwecke wegnimmt. Für die private Vorsorge bleibt den meisten gar nichts mehr übrig. Anschließend wird dann behauptet, die Menschen seien so unreif, dass sie nicht privat vorsorgten und deshalb müsse der Staat sie dazu zwingen. Das ist eine dreiste Verdrehung von Ursache und Wirkung. Schaut man beim Statistischen Bundesamt nach, so stellt man fest, dass es 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland gibt. Nur bei 4,1% von ihnen ist diese Behinderung angeboren. Bei allen anderen waren Krankheiten und Unfälle, also versicherbare Ereignisse, die Ursache der Behinderung und damit der Bedürftigkeit. Wir sprechen also von ca. 320.000 Menschen, die sich von Anfang an nicht selbst helfen konnten. Setzen wir diese Zahl zu den Mitarbeitern der Sozialindustrie ins Verhältnis, so kommen auf einen von Anfang an Bedürftigen 19 Sozialarbeiter, die ihn verwalten. Und dennoch kommt die Hilfe nicht bei den Bedürftigen an. Wie sonst sollte man es sich erklären, dass in Deutschland Flaschen von alten Menschen gesammelt werden müssen, die in unserer ach so grandiosen Sozialstaatlichkeit durch die Maschen des Systems gefallen sind? Wie es scheint, sind die einzigen, die nie durch die Maschen des sozialen Netzes fallen, seine eigenen Protagonisten, die Vertreter der Sozialindustrie, der verteilenden Klasse im Land.